Finger ab, jetzt bin ich frei für immer. Täglich raus zum Arbeitsplatz, mein Leben, meine Arbeitskraft. Zeit, dass jemand Klarheit schafft, Zeit macht halt und Arbeit schlapp. Die Befehle, dieser Tonfall, ich bin nicht dein Sohn. Halt, halt dein Mund, sonst gibt's einen Unfall. Die Faust geballt, bis ich bin und knall. Ich werd den Kündigungsbrief schreiben, ich werd frei und kreativ sein. Ich werd mein eigener Chief sein, fick mir selbst in den Arsch und kriech rein. Es ist wahr, ja, es passiert jetzt, wo man schnell den Job verliert jetzt. Wird ausgebeutet und das kaschiert jetzt. Sei ihr nix kostet, nur einer kassiert Chef. Ständig dieses Rumgeschleime, das Arschgekrieche, dummer Schweine. Prostituier dich für die Scheine und behalt sie für dich alleine. Du bist Abitur, du bist Student, Quarterlife-Crisis und kein Cent. Auch Azubis haben kein Pfennig Geld im Knarren an Köpfen von Bankangestellten. Hey, Praktikantenstaat, alle stehen mit dem Rücken zur Wand im Fuck. Öffnet die Faust, holt aus zum Ankantenschlag gegen die Ausbeutung unserer ganzen Art. Nichts.